NDR Info. Das Feature. Joy that I can go, I don't know, I can go to the grocery store if I think of something that I need. Ich genieße es sehr, dass ich weiß nicht, sagen wir mal, ich brauche etwas von irgendwo, aus Asien, Fernost, dann kann ich dorthin fliegen. Ich kann den Flug requesten und einfach sagen, gut, ich fliege dahin, um das und das zu bekommen. Oder nach Europa, wenn ich etwas anderes brauche. Das ist so einer der Aspekte, die ich sehr mag. I still love airplanes after all of this time. Und auch nach all der Zeit liebe ich Flugzeuge noch immer. Jeder Start und alles. Ich bewundere noch immer diese unglaubliche Maschine, die einen über die Wolken bringt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Autor Matthias Jochmann und die gesamte Besatzung begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Feature Ankommen, um nicht zu bleiben. Die Sendung ist mit knapp 55 Minuten vorausberechnet. Ich darf Sie nun bitten, sich zurückzulehnen. Also, dass ich nie ankomme, ist, nee, würde ich nicht unterschreiben. Es ist eine andere Art des Ankommens, als wenn ich irgendwo hinziehe, klar. Ich komme zum Beispiel zum großen Teil an einem Ort an durch das Wahrnehmen von vertrauten schönen Gerüchen. Bis ich mich das erste Mal mit Flugbegleitern unterhielt, habe ich diesem Berufsbild keinerlei Beachtung geschenkt. Im Gegenteil, vielmehr hatte ich Klischees im Kopf. Saftschubse, Luftkellner und sowas. Auf einem Flug im Sommer 2016 von Frankfurt nach Beijing komme ich mit einigen Flugbegleitern ins Gespräch, darunter Felix. Was ich höre, fasziniert mich. Wie ist es, regelmäßig in fremden Hotelbetten irgendwo auf der Welt aufzuwachen? Wie ist der Alltag für Menschen, die über den Wolken arbeiten? Also im Grunde ist es natürlich erst wie bei allen anderen auch. Du hast ganz normal deinen trinkst deinen Kaffee, machst dich fertig. Dann kommst du auf die Basis, checkst dich ein, wenn man diese tollen neuen iPads, wo das alles noch viel schneller und einfacher geht und du direkt auf deine Flugdaten zugreifen kannst. Und dann triffst du dich erstmal mit deinen Kollegen zum Briefing. Das heißt, man setzt sich zusammen, bespricht mal alles, wo geht's hin, wie lange, welche Gäste haben wir dabei, irgendwelche Besonderheiten. Und dann gehst du auf den Flieger und bereitest den im Grunde vor. Also ganz oft ist dann Catering noch da oder Cleaning und dann musst du erst mal gucken, ob dein ganzes Equipment vollständig ist, ob dein Essen beladen ist, wie es sein soll. Und wenn dann alles funktioniert, holst du eigentlich schon die Gäste an Bord. Besonders in Erinnerung bleibt mir von den ersten Gesprächen das selbstverständliche Springen zwischen den Kontinenten. Letzte Woche L.A., heute Beijing, nächste Woche Cape Town. Was erfährt man von den Kulturen, in denen man landet? Bleibt der Reiz an der Fremde bestehen? Es gibt einige Layover, die schon sehr lang sind. Da bleibst du dann 2-3 Tage. Aber ja, dann gibt es auch Orte, da hast du nie ein langes Layover. Das heißt, du kennst den Ort eigentlich gar nicht. Miami und Houston zum Beispiel, oder auch New York, auch L.A., San Francisco, das sind alles so Orte, da, was in den Staaten ist, da gehört es für mich nahezu verpflichtend dazu, als erstes ein Burger essen zu gehen. Das genieße ich auch mit Leib und Seele. Das ist super. Und bei Kapstadt gehört es ganz klar mit dazu, Fisch zu essen. Aber das sind halt, wie gesagt, das ist für mich echt so was Kulinarisches. Darüber kann ich halt super entspannen. Also Singapur kommt man gegen Nachmittag an, das heißt, man hat den Abend noch in der Stadt, dann hat man den ganzen Tag frei und dann geht man am übernächsten Tag sehr spät abends raus. Und man kommt in der Regel an und dann geht man noch was essen, in dem Beispiel jetzt am Abend. Am freien Tag überlegt man sich, was man machen möchte, also dann unternimmt man irgendwas oder trifft sich mit der Crew, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann am Abflugtag ist es meistens relativ entspannt. Zwei Wochen, nachdem wir uns an Bord kennengelernt haben, ist Felix wieder in Beijing. In den letzten Jahren habe ich dort einige Monate verbracht. So kann ich Felix ein paar Orte zeigen, die ich gerne mag und die er noch nicht kennt, obwohl er schon oft da war. Ich nehme ihn als sehr offen und neugierig wahr. Ich habe bestimmte Herangehensweisen, wie ich einen Ort erkunde. Und da suche ich natürlich ja auch nach positiven Erfahrungen. Also suche ich auf eine spezifische Weise, die sicher dann auch von vornherein filtert, was ich von einem Ort mitbekomme. Was ich zum Beispiel erlebt hatte, kannte Singapur schon eine ganze Weile, bis ich auf einmal Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich dann auch regelmäßig da getroffen habe, die da leben. Und dadurch habe ich natürlich diese Stadt auch wieder unter einem ganz anderen Blickwinkel kennengelernt und ganz andere Aspekte mitbekommen. Und es ist definitiv möglich, Aspekte in der Tiefe zu betrachten, aber das braucht Zeit. Und wenn ich natürlich nur kurz an einem Ort bin, ist es halt wirklich ein Problem, da in der Tiefe zu steigen. Man hat auch so seine Stammsachen dann tatsächlich, wo man hingeht. Und auch so eine Routine. Was heißt Routine? Ich würde eher sagen, das ist so ein... Ich habe tatsächlich immer so ein kleines Plüschtier dabei. Und das muss auch immer mit, sonst kann ich nicht schlafen. Und das ist so das kleine Stückchen Heimat, was ich in meinen Koffer stecke. Weil ich einfach weiß, wenn das da ist, dann ist das wie zu Hause sein. Ah, my meerkat. Ja, mein Erdmännchen. I bought him, ich habe ihn gekauft, als ich angefangen habe. Und dann habe ich ihn einfach in meine Tasche gelegt und jetzt ist er immer dabei. With my bag, so habe ich das Gefühl, dass zumindest etwas immer mit mir unterwegs ist. There's something that's always with me. Das allererste, was ich machen will als Ankunftsritual, ist auf dem Zimmer einen gescheiten Kaffee trinken. Und ich habe halt immer meine Sachen dabei. Zum einen verbindet es mich mit zu Hause, weil ich nehme halt von hier meinen guten Kaffee mit und trinke den auch aus dem gleichen Gefäß praktisch, woraus ich ihn auch hier trinke. Und das ist halt so eine schöne Verbundenheit als Ritual. Yeah, I always do the same thing. I'm a bit OCD. Ja, ich mache immer genau das Gleiche. Da bin ich ein bisschen neurotisch. Wenn ich im Hotel ankomme, öffne ich als erstes meinen Koffer. Ich öffne den kleinen Koffer, den für die Kabine. Dann ordne ich alles ganz genau, immer gleich. Das ist Teil meiner neurotischen Persönlichkeit. Aber es verhindert eben auch, dass ich etwas vergesse. In den vergangenen 5 Jahren bin ich sehr viel und sehr weit gereist, habe viel Zeit an Flughäfen verbracht. Als komplett einheitlich, fast austauschbar, sehe ich immer wieder die Scharen an Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Im Flughafen wirken sie auf mich stets fremd und unnahbar. Uniformierte und glatte Erscheinungen, die zielstrebig ihre riesigen Rollkoffer durch die Terminals manövrieren. Ja, es ist erstaunlich, was man mitschleppt, immer, was man sich so alles in seinen Koffer schmeißt, weil man sich halt wirklich für alle Eventualitäten rüstet. Man sagt halt, Mensch, man weiß ja nie, was passiert. I mean, I have certain things in my suitcase that are always there. A spare set of shoes. Es gibt so ein paar Sachen in meinem Koffer, die sind immer drin. Ein extra Paar Schuhe, Flipflops normalerweise oder so. So habe ich immerhin ein extra Paar im Koffer. I at least have another pair inside, always. Wenn man immer ins gleiche Hotel geht, geht man ins gleiche Café Kaffee trinken, dann geht man in den gleichen Supermarkt und man fängt an, so Routine zu entwickeln, wie man das zu Hause auch hat. Und ich mag es einfach, Sport zu machen, egal wo. Wenn es einen Sportbereich im Hotel gibt, reicht mir das völlig. Du kommst da immer wieder an den gleichen Ort, wobei man natürlich auch sagen muss, wir wechseln ja auch unsere Hotels. Jetzt natürlich nicht super regelmäßig, aber jetzt waren die irgendwie 11 Jahre in Torrance gewesen in L.A. und jetzt ist man auf einmal in Costa Mesa. So, das heißt, bin auch gezwungen, mal was Neues zu sehen. Ob ich mich jetzt normal dahin bewegt hätte oder nicht, jetzt muss ich halt. Dass ein Hotelwechsel die Perspektive auf einen Ort, vielleicht auf eine ganze Kultur ändern kann, amüsiert mich. Manche Flugbegleiter erzählen mir begeistert, wie oft sie schon an manchen Orten waren. Ich war schon 35 Mal in Peking und ich war schon 20 Mal in New York. Das beeindruckt natürlich, einerseits. Andererseits frage ich mich, was man denn aufnehmen kann bei diesen unendlich vielen kurzen Aufenthalten. Wie viel versteht man von einer fremden Kultur? Kommt man unter die Oberfläche? Mein Thailand-Urlaub damals waren halt 6 Wochen. Wirklich dann halt von Süden bis ganz in Norden gereist, ist halt eine ganz andere Nummer, weil man halt auch die unterschiedlichen Sachen wahrnimmt. Trotzdem, ich meine, ich war jetzt schon zigmal in L.A., ich war schon ganz oft in Miami, ich war schon ganz oft in New York. Also so ein bisschen eine Ahnung kriegt man natürlich schon auch von dem Land, in dem man sich dann da so aufhält. Wenn ich weiß, dass mich der Ort interessiert und ich bin da halt noch nie hingekommen, das jetzt in on-off 18 Jahre Fliegerei, dann ist das für mich eine Riesenmotivation, da halt wirklich was zu machen, weil wer weiß, wie lange es das nächste Mal dauert, bis man wieder hinkommt. Es gibt Ziele, die sind komplett neu, wie das jetzt hier. Jordanien war ich noch nicht. Dann gibt es Ziele, bleibt in Erinnerung, dass man unbedingt schon mal dahin wollte und man total begeistert ist, dass man es endlich geschafft hat. Also ich war, wie ich das erste Mal nach Singapur geflogen bin, da gibt es ja diese Bäume in diesem Park mit dem Solar, die dann ganz toll bewachsen sind. Und ich bin halt ein totaler Architekturfreak und habe die dann wirklich immer in Zeitungen gesehen, dachte, ich muss unbedingt dahin. Und das war so weit weg, weil wie komme ich nach Singapur? Und ich das erste Mal dann da stand und durfte die wirklich sehen, also ich muss gestehen, ich habe fast weinen müssen. Das war richtig ergreifend und das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Singapur, yeah, it's one of my favorites. Singapur ist auch eine meiner Lieblingsdestinationen. Yeah, true. I think weil, wenn du immer wieder an neuen Orten bist, gerade dann magst du es hin und wieder den gleichen Ort anzufliegen. Weil dein Leben ist ja voller neuer Eindrücke. You like going to the same place because your life is always like full of new things. Du lernst immer wieder neue Leute kennen, neue Orte, schläfst in unterschiedlichen Hotels. You sleep in different hotels. Also ist es ganz angenehm, wenn du einmal im Monat an denselben Ort kommst. That you go to every month. Für mich ist das Jakarta zum Beispiel. Like if I fly to Jakarta at least once a month, for example. Ich freue mich darauf, gewisse Dinge zu unternehmen, gewisse Orte zu besuchen, gewisse Atmosphären wieder einzutauchen da rein. Und einmal im Monat wollte ich unbedingt in Hongkong sein. So blöd sich das vielleicht anhören mag, aber das ist wie so ein Reward, den ich mir selber gebe. Kuala Lumpur is also very nice. Kuala Lumpur ist auch nett. And then all the Japanese destinations. Und alle Ziele in Japan. I love their culture. Ich liebe die Kultur dort, wie sie organisiert sind und alles. I can just observe them. Ich kann sie einfach nur beobachten, like in einem Film. Ja, ich glaube, das sind meine Lieblingsorte. Yeah, I think those would be like my favorites, yeah. Das ist natürlich ein Luxus tatsächlich, ne? Ich möchte richtig gut Thai essen, fliege ich mal wieder nach Bangkok. Wenn ich mich länger in einer anderen Kultur aufhalte, kommt mir oft in den Kopf, wie privilegiert ich bin. Dass mein Reisepass mir kaum Steine in den Weg legt. Dass ich auch dank meiner Arbeit als Autor und Regisseur die Möglichkeit habe, viel zu reisen und damit kulturelle Zusammenhänge oder Konflikte zu verstehen. Definitely is a big privilege to be able to interact with so many. Ja, das sehe ich als großes Privileg, mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu kommen. And you have so many different nationalities. Wenn du mit verschiedenen Menschen arbeitest, ist es noch besser. Und du hast so viele verschiedene Nationalitäten an Bord. Das ist ein großer Unterschied, weil du merkst, wenn du fliegst, du machst einen Witz und ein Japaner schaut dich einfach komisch an und kapiert überhaupt nichts. Lächelt nicht mal nichts. Aber dann kapierst du, dass ihr Sinn für Humor ein ganz anderer ist als deiner. Ich wollte seit meiner Kindheit nach Japan. Und dann geht die Tür auf im Flieger und man ist in Japan. Und hat vielleicht auch eine komplett andere Welt vor sich, als man sich das vorgestellt hat. Das ist halt auch eine spannende Sache, dass man ja immer so eine Vorstellung hat von so einem Reisemagazin oder Erzählungen oder Doku. Und dann ist das halt vielleicht doch auch ganz anders. I've been disappointed actually before in some places, like Bangkok for example. It's so dirty. Um ehrlich zu sein, like, einige Orte haben mich enttäuscht. Bangkok zum Beispiel. Type of tourism there is dirty. Als ich da war, hatte ich nur den Eindruck, es ist so dreckig. Really, that's one of my most und die Menschen, die dorthin gehen, sind dreckig und die Art des Tourismus ist dreckig. Und das ist wirklich die Destination, die ich am meisten hasse. Well, Malaysia, Malaysia dagegen hat mich positiv überrascht. Die Menschen dort sind unglaublich nett. So, so, so nice. Je länger meine Gespräche mit den Flugbegleitern anhalten, umso mehr Details erfahre ich. Fachvokabular. Mit einem Umlauf ist die gesamte Reise mit Hin- und Rückflug gemeint. Layover ist der Aufenthalt vor Ort, Standby die Rufbereitschaft am Flughafen. Und ein Flugzeugtyp wird als Muster beschrieben. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, dass Flugbegleiter schon in der Ausbildung auf Flugzeugmuster festgelegt werden und in der Regel nicht mehr tauschen. Klar, jedes Muster hat andere Notausgänge, andere Küchen. Und nicht alle Muster einer Airline fliegen alle Ziele an. Hanna und Felix zum Beispiel fliegen hauptsächlich Langstrecken mit dem Airbus 380 von Frankfurt in die USA und nach Ostasien. Somit bestimmen Muster und Streckennetz die Grenzen der Flugbegleiterwelt. Sie definieren die Weltanschauung. Wenn ich jetzt mal zurück überlege, wie viele Länder ich jetzt schon bereist habe, und ich habe mal nachgezählt, das muss irgendwas zwischen 50 und 60 sein. 194 gibt es auf der gesamten Welt. Und wenn man sich das mal überlegt, wie viel das ist, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß noch, in der Anfangszeit war ich in Indien, ich weiß nicht mehr, wo es war, bin auf die Straße raus und hatte einfach einen Jungen, der ziemlich klar wohl obdachlos war, von vielleicht 7, 8 Jahren gesehen, und er hatte eine Kuscheldecke in der Hand. Ich hatte ihn eine Weile beobachtet, und mein Eindruck war, dass der Junge total glücklich so war, wie er da gerade war. Aber würde sie dem diese Decke wegnehmen, wäre für den alles verloren. Den Eindruck hatte es auf mich gemacht in der Situation. Aber das ist halt eine Wahrnehmung, sowas würde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht erleben. Oder ich würde es zumindest nicht so wahrnehmen. Also zum Beispiel Äquatorial Guinea. Ich wäre nicht drauf gekommen. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das wäre in Südamerika. Also nee, das ist Afrika. Und da merkt man auch mal, dass man halt viele Orte gar nicht kennt. Zum einen die Möglichkeit, immer wieder in neue Situationen zu kommen. Ich sage ganz explizit Möglichkeit, weil auf der anderen Seite ist es ja auch, es wird ja auch oktroyiert, klar. Weil ich meine, du machst einen Job. Der Dienstplan taktet ihr Leben. Er sagt ihnen, welche Umläufe sie fliegen, wie lange ihre Layover dauern oder wann sie Standby haben. Als Felix einmal zu einem solchen Standby in Frankfurt ist, verabrede ich mich mit ihm auf einen Kaffee. Für den Fall, dass er nicht abgerufen wird. Ein paar Stunden vor unserer Verabredung bekomme ich eine kurze Nachricht. Hi Matthias, den Kaffee müssen wir verschieben. Bin auf dem Weg nach Delhi. Also du hast quasi Rufbereitschaft, wie Ärzte und so das auch haben. Und das ist dann unterschiedlich. Also es gibt eine Rufbereitschaft, da hast du 12 Stunden Zeit, bis du da sein musst. Und dann gibt es einen richtigen Standby, das ist dann eine Stunde. Und dann musst du auch tatsächlich am Flughafen sein. Das deckt halt einfach ab, dass Leute krank werden. Ich meine, es kann ja auch passieren, ich rutsche aus, ich falle hin, dann fehlt mir natürlich einer auf dem Flug. It very much depends on our rosters. Roster is our life. Probably you've heard that before from others. Der Dienstplan bedeutet dein Leben. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Wenn dein Dienstplan viele Layover beinhaltet, dann heißt das, du verbringst viel Zeit in verschiedenen Ländern. Aber wenn dein Dienstplan dir nur Turnarounds vorschreibt, dann fliegst du hin und zurück und schläfst zu Hause. You only get to do turnarounds, then you just fly there and back and sleep at home. Standby ist tatsächlich immer so ein Problem, weil ich könnte eine 5-Tagestour kriegen, Kurzstrecke mit allen möglichen Wetterlagen. Es kann nach Kasachstan gehen, es kann wahnsinnig kalt sein, es kann aber auch nach Hongkong gehen, es kann warm sein. Also ich muss gucken, dass ich was Kaltes habe, dass ich was Warmes habe, dass ich ein Bikini reinschmeiße. Then you check all your friends' rosters. Und dann checkst du alle Dienstpläne deiner Freunde. Wir schicken uns gegenseitig unsere Dienstpläne, um zu sehen, wann wer frei hat. Und dann können wir uns treffen. And then we get to meet. Und genauso mit meinem Mann. As well with my husband. Ich checke seinen Dienstplan, ich checke meinen und ich sehe, wann wir irgendwo hingehen können oder wann wir überhaupt Zeit miteinander verbringen können und sowas. Du überlegst dir im Monat vorher im Grunde schon so ungefähr, was du machen willst und du kannst dann halt Wünsche abgeben. Ich will zum Beispiel nach L.A. oder ich will, keine Ahnung, nach Singapur. Und dann wird das halt erstmal vom System geplant und dann kriegst du am 27. einen Plan. Im besten Fall ist das alles so gelaufen, wie du es haben möchtest. Und momentan fliege ich so 3 bis 4 Mal im Monat, eine Langstrecke ungefähr. Also jetzt zum Beispiel den Monat fliege ich 3-mal L.A. Dann nächsten Monat wird es wahrscheinlich New York und L.A. Und dann so, was ist man weg? Aber mal vielleicht so 12 bis 14 Tage, die du wirklich weg bist. Klingt gar nicht so viel, ne? As probably most of the people think, like I thought there was going to be more traveling. So wie wahrscheinlich die meisten Menschen auch denken, dachte ich, dass man mehr reisen könnte, mehr Sightseeing oder sowas. Aber dann habe ich festgestellt, dass das Fliegen schon sehr anstrengend ist. Auch mit dem ganzen psychologischen Stress, mit dem du zu tun hast, weil wenn du mit so vielen Menschen konfrontiert bist, ist das ja ganz normal. When you're dealing with people, it's something normal. So then you just sometimes feel so tired that there's no room for sightseeing. Also manchmal bist du einfach zu müde, um noch irgendetwas zu unternehmen oder irgendetwas anzuschauen. Aber ich denke, du bist immer noch wegen deines Jobs dort und der Job geht vor. Du musst deinen Job gut machen. Wenn du auf dem Rückflug müde bist und es passiert etwas, dann der Notfall kommt immer unerwartet. Wenn also etwas passiert und du bist müde und reagierst dann nicht so, wie du reagieren solltest, weil, ja, viele Leute vergessen auch, dass unser Job in erster Linie der Sicherheit dient. Ich wollte vergleichen, was arbeite ich jetzt im Vergleich zu vorher oder was arbeitet jemand, der 40-Stunden-Woche hat? Der hat ja, ne, seine 5 Tage jede Woche. Bei uns ist es im Schnitt tatsächlich 8 Tage. Wenn ich jetzt nur die Flüge rechne, also ich fliege hin, ich fliege zurück, so die Tage, die ich da bin, habe ich jetzt nicht gezählt, aber es ist wirklich, selbst mit Kurzstrecke hat man in der Regel so um die 8 Tage im Monat, die man effektiv arbeitet. Das ist natürlich Luxus. Dieser Luxus kommt aber auch zu einem Preis. Körperliche und mentale Belastung, geschwollene Beine, Schlafmangel, unregelmäßige Mahlzeiten, Distanz zu Familie und Partnern. Im November 2017 begleite ich Hanna bei einem Umlauf nach Jordanien. Vor dem knapp 4-stündigen Flug von Frankfurt nach Amman ist die Crew bereits von Frankfurt nach Zürich und zurückgeflogen. Im Crewbus vom Flughafen ins Zentrum Ammans, wo das 5-Sterne-Hotel liegt, ist es sehr still. Müde Augen starren durch die Scheibe in die jordanische Dunkelheit oder ins Smartphone. Als wir am späten Abend dann in der Lobby stehen, sitzen Frisur, Make-up und Uniform verständlicherweise nicht mehr ganz so gerade. Man fühlt sich halt manchmal auch ein bisschen schlecht, weil es natürlich dann schon auch eine gewisse Dekadenz vielleicht auch hat. Ich meine, man hat da diese wahnsinnig schönen Hotels und man ist aber in diesen Ländern. Und so privat würde man das, glaube ich, auch nicht machen. Also ich würde niemals, weiß ich nicht, irgendwo in Afrika so auf ein 5-Sterne-Hotel gehen. Aber so ist es halt Arbeit. Ich war, bevor ich diesen Job gemacht hatte, einmal hin und zurück in einem Flieger gesessen. Das war's. Also ich kannte sowas jetzt nicht direkt und Langstrecke habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht. Damit, ja, ist das natürlich halt viel neue Einflüsse, die auf dich einprasseln. Für mich ist halt Indien immer so ein, ich finde das spannend, das ist ein tolles Land, man kann bestimmt viel sehen und erleben, aber diese Armut, die man da sieht, die ist natürlich echt extrem. Und wenn man halt einfach da irgendwie in seinem klimatisierten Bus rumfährt und da liegen überall auf der Straße irgendwie Familien mit ihren Babys im Dreck tatsächlich, die haben halt noch nicht mal eine Decke oder irgendwas. Das ist halt schon absurd, wo man einfach sieht, wie extrem die Welt ist und du wirst halt massiv damit konfrontiert. Und das halt immer wieder, immer wieder. Ich finde das gesund, weil du halt einfach auch zu schätzen weißt, wie gut es dir geht und was für einen Luxus du lebst. Am nächsten Morgen treffe ich eine ausgeschlafene Hanna in der Lobby. Sie hat ihre Uniform gegen Jeans, Kapuzenpulli und Sneaker eingetauscht. Wir lassen das Fünf-Sterne-Hotel hinter uns und wandern durch kleine Gassen und über laute Basare. Wir kommen mit Verkäufern ins Gespräch, probieren unbekanntes Essen, hören Muezzine zum Gebet rufen. Der Rest der Crew zieht es vor, das knapp 24-stündige Layover im Hotel zu verbringen. Das fand ich am Anfang ganz befremdlich bei Kollegen mitzubekommen, aber inzwischen ist das bei mir ganz genauso, dass ich ab und an einfach keine Lust habe, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und dementsprechend verbringe ich dann auch wirklich mal mein komplettes Layover nur, also die Zeit vor Ort nur im Hotelzimmer, mache vielleicht ein bisschen Sport. I love observing people. That's what I'm saying. Like sometimes if I even go for dinner and I observe what people are doing. Manchmal reicht es einfach, essen zu gehen und Menschen zu beobachten, was sie tun, wie sie miteinander umgehen. So I don't have any lists. Ich habe keine Liste, die ich abhaken könnte. An manchen Orten mache ich immer das Gleiche, an manchen Orten mache ich etwas Neues. Und manchmal gehe ich auch aus meiner Komfortzone raus. Was ich zum Beispiel mit festgestellt habe, dass ich da auch mehr Energie reingeben muss, um diese Sensibilität zu entwickeln. Weil es teilweise dann auch so eine Reizüberflutung wird, gerade wenn du viel ganz unterschiedliche Kulturkreise in kurzem Zeitraum mitbekommst, dass du dann irgendwann Gefahr läufst, eher die Schotten dicht zu machen, weil es halt eine Reizüberflutung ist, weil du es dann auf einmal nicht mehr verarbeiten kannst. Die Erkenntnis ist natürlich auch erst überhaupt durch die Fliegerei dann gekommen. Jemand, der nicht wirklich rauskommt, der halt nur sein Zuhause kennt, der hat natürlich auch keinen Vergleich. Ja, der weiß halt das, was in der Zeitung steht oder was er gehört hat, aber der kann ja nicht wirklich einen Vergleich ziehen. Ja, wie ist es denn in Afrika oder wie ist es denn in China? It's easy to fall into that bubble. So es ist schon einfach, an dieser Blase zu bleiben. In einem 4- oder 5-Sterne-Hotel zu bleiben, shoppen zu gehen, schick essen zu gehen. Vielleicht auch Pasta oder Pizza. Irgendwas, was du halt überall bekommst. Und das war's dann. Manche Crews machen das. Manche Kollegen verlassen ihr Zimmer überhaupt nicht. Manche bringen sogar ihr eigenes Essen mit und gehen nirgendwo hin. Ich kenne Moskau nicht gut, muss ich aber echt sagen. Weil wir waren ein paar Mal in Moskau unterwegs, aber kennen ja jetzt viel zu viel gesagt. Und da denke ich mir jedes Mal wieder, es ist völlig egal, ob ich jetzt das eine Mal mehr oder weniger rausgehe, weil ich kann mein ganzes Leben damit verbringen, irgendwas zu entdecken und neue Sachen zu finden. Ich werde am Ende des Lebens definitiv nicht alles gesehen haben. Im Sommer 2016 sitze ich rund 20 Mal im Flugzeug, fliege quer durch China, durch Europa, nach Südamerika. Es passiert mir häufiger, dass ich morgens aufwache und mehr als nur einen Moment brauche, um meine Gedanken zu ordnen. Wo bin ich gerade? Warum überhaupt? Und was habe ich heute vor? Ich habe Schwierigkeiten, die vielen Eindrücke zu ordnen, zu differenzieren und vor allem offen zu bleiben. Wie ist das für Menschen, die nicht nur in vielen Kulturen ankommen, sondern auch Menschen aus zahlreichen Kulturen eine Reise so angenehm wie möglich machen sollen? For you, ma'am, you can choose between a chicken and a mashed corn. The other one is vegetarian cheese cream pasta. Chicken for you to say? You see, some people are, especially in Europe, this is the mentality. Like the call bell is for emergency. Man sieht manche Passagiere. Insbesondere in Europa ist das die Mentalität. Der Rufknopf ist nur für den Notfall da. Den nutzt man normalerweise nicht. Aber in anderen Ländern, besonders in Asien, nicht Ostasien, aber Zentralasien zum Beispiel, da ist die Einstellung eher, du drückst den Rufknopf und sofort muss jemand zu dir kommen und dich bedienen. Ja, es ist natürlich schon ein Klischee, ne? So halt die hübschen Mädels, die sich halt schön die Nägelchen machen und da irgendwie gut gestylt auf dem Flieger rumlaufen. Ich meine, gibt ja auch dann immer, wenn es heißt, die Saftschubse und so. Also da gibt es mit Sicherheit viele, viele Vorurteile. Eventually, when you get to meet so many people, you start putting them in boxes. Wenn du mit so vielen Menschen in Kontakt kommst, beginnst du Menschen in Schubladen zu stecken. Auch wenn du das eigentlich nicht willst. Aber wie gesagt, es gibt immer Menschen, die anders sind als ihre Kultur. Vielleicht ist da jemand aus Indien, aber sein Denken ist komplett anders, als was du erwartet hattest. Oder jemand aus Europa und sein Denken ist komplett anders. Man muss sich selber zwingen, nicht so viel zu pauschalisieren. Aber manchmal kannst du nichts dagegen machen. Dann steckst du Menschen in Schubladen. Und du denkst, diese Person ist von da und da und wird nach dem und dem fragen. Oder du siehst den Namen auf dem Boardingpass und du siehst die Person und denkst dir, dieser Gast wird eine Herausforderung. This is gonna be a demanding person. For you, sir. The same? Es gibt ein paar Sachen, die mögen sich vielleicht auch bestätigen, aber wenn man sich mal wirklich in so eine Kommunikation reinbegibt und jeder gibt da so seine Perspektive, dann ist das, glaube ich, schon was, wo beide Seiten von profitieren, weil halt jeder sich ein bisschen öffnet und halt auch sieht, Mensch, wo habe ich denn eigentlich jetzt so, wo habe ich Gedanken gehabt, die totaler Quatsch sind, Vorurteile, was auch immer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich glaube, dass ja nur dadurch sowieso überhaupt eine Veränderung auf der Welt passiert, dass man halt miteinander spricht. Wenn ich von längeren Reisen wieder nach Deutschland komme, fällt mir meine eigene kulturelle Prägung viel stärker auf. Ich merke, welche Eigenheiten wir hier so haben. Vor allem meine Zeit in Ostasien hat meine Sicht auf Deutschland stark verändert. So werden kulturelle Differenzen einerseits vielleicht klarer, andererseits aber auch selbstverständlicher, oder? Ich hatte in der Anfangszeit der Fliegerei an einem Ort gewohnt, wo ich vom Bahnhof erstmal durch ein eher griechisch dominiertes Viertel musste. Danach kam ein eher türkisch dominiertes Viertel und danach war das, wo ich wohnte. Das heißt, ich habe immer diesen Weg zurückgelegt. Und ich war in der Anfangszeit echt überfordert damit, weil ich praktisch nach Hause kommen wollte und war nur in fremden Kulturkreisen. Und ich habe halt selber das Gefühl gehabt, ich komme damit jetzt nicht mehr klar. Ich will jetzt einfach mal einen Moment haben, in dem ich einfach nur in meinem Kulturkreis bin. So the privilege for us definitely is to see all of this culture and to be able to recognize the differences and to be able to say no. Ein Privileg für uns ist auf jeden Fall, all die Kulturen zu sehen und in der Lage zu sein, die Unterschiede festzustellen und sagen zu können, nein, diese Person kommt aus Indien, die hat jetzt nichts mit den Flüchtlingen zu tun, die momentan kommen. Wobei, bei Deutschland und den Ländern drumherum habe ich immer noch das Gefühl, dass sie nicht gut mit all den verschiedenen Kulturen verbunden sind. Und für uns ist es natürlich einfacher, die unterschiedlichen Kulturen zu erleben und von ihnen zu lernen. Tatsächlich müssen wir uns ja mit ihnen beschäftigen. Da ging es halt nicht darum, dass ich irgendwie einen türkischen Nachbar hatte, sondern dass halt einfach alles drumherum eher türkisch dominierte Kultur war. Und das, damit bin ich am Anfang echt schwer zurechtgekommen, weil eben ich gehe weg auf Arbeit, da ist schon viel, worauf du dich einstellst, was du ja auch gerne machst. Es ist ja nicht das Ding, dass es dich an sich stören würde. Nur irgendwo brauchst du dann zwischendrin auch diesen Ruhepol wieder. Und der ist eben dann der eigene Kulturkreis in dem Fall für mich gewesen. Und das war wirklich schwer. Und jetzt ist das halt nach den Jahren natürlich auch nicht mehr so die riesen Herausforderung. Weil es auch wieder näher gekommen ist. Es ist nicht mehr dieses, ich gehe jetzt ganz aus meiner Komfortzone raus und muss mich auf was völlig anderes einstellen. Sondern man hat es mehr kennengelernt, also ist es jetzt auch näher an einem selber. Und es ist leichter, damit umzugehen. And I've noticed from the Westerners how they see things. Und bei vielen Westlern habe ich festgestellt, wie sie die Dinge anders sehen. Ein Westler würde jemanden aus dem Osten, der in den Westen gezogen ist, immer einen Migranten nennen. Aber wenn Westler hierher ziehen, dann sind sie Expats, nicht Migranten. Sie sind niemals Migranten, sondern immer nur Expats. Und oft sagen sie, es ist mein Recht, mich so zu kleiden, wie ich das will. Es ist egal, wo ich bin. Niemand kann mir sagen, wie ich mich anzuziehen habe. Ich habe immer das Gefühl, viele Westler haben noch dieses koloniale Denken. Sie sind Expats. Und egal, wohin sie gehen, sie können den Menschen dort sagen, wie sie sich zu ändern haben, wie sie sich anpassen sollen. Dabei sind sie diejenigen, die die meisten Probleme haben, sich hier anzupassen, an die Regeln und Gesetze und all das. Wenn du zum Beispiel in die Moschee gehst und Frauen siehst, die nicht angemessen angezogen sind, dann sind das meistens Frauen aus dem Westen. So when you see, when you go to malls and you see women that are not dressed appropriately, Many times, it's Westerners actually, yeah. Anna ist selbst im Westen aufgewachsen. Ein kleiner Teil ihrer Familie ist zwar muslimisch geprägt, Religion hat in ihrer Kindheit aber nie eine große Rolle gespielt. Vor einigen Jahren beschloss Anna, in den Mittleren Osten zu ziehen und dort ein muslimisches Leben zu leben. Wo genau Anna aufgewachsen ist, wo genau sie jetzt lebt, wie sie wirklich heißt, möchte sie nicht veröffentlicht wissen. Auch weil die Airline ihr keine Erlaubnis geben würde, mit mir zu sprechen. Ich treffe Anna also in der Stadt, in der sie jetzt lebt, und sitze einer jungen Frau gegenüber, der ich niemals angesehen hätte, dass sie ursprünglich aus Europa stammt. Yeah, I think because of my dad, I felt closer to it. Ich glaube, wegen meines Vaters hatte ich eine Verbindung hierher. Actually, but I just like the thought of it. Ich bin vorher nie viel hier gewesen, aber die Vorstellung gefiel mir. I knew about all the rules and everything that are around here. Ich wusste Bescheid über all die Regeln und all das, was es hier gibt. Das war kein Thema für mich. Dessen war ich mir völlig bewusst dank meines Vaters. Aber ich war vorher nie hier gewesen, habe es vorher nie erlebt. Und ich habe immer noch etwas Europäisches an mir. Aber ich habe auch viel von hier übernommen. Ein Teil davon ist bestimmt, dass ich nicht in Clubs gehe. Und ich habe zum Beispiel keine Freunde, die Männer sind. Ich kenne Männer, aber nicht als gute Freunde, das nicht. Und traditionelle Kleidung tragen, das ist noch so etwas. Traditionelle Kleidung bedeutet hier das, was in Deutschland fälschlicherweise als Burka abgestempelt werden könnte. Anna trägt eine Abaya, ein langes schwarzes Gewand. Der Kopf ist bedeckt, das Gesicht ist frei. Yeah, it's funny that it's interesting that so many girls that come here actually enjoy wearing abaya. Es ist interessant, dass viele Frauen, die hierher kommen, es tatsächlich mögen, Abaya zu tragen. Die Wahrnehmung im Westen ist wirklich falsch. Die Frauen von hier mögen es. Niemand zwingt hier jemanden dazu. Sie entscheiden sich dafür, Abaya zu tragen. Und wie gesagt, das ist auch sehr angenehm. Und im Westen denken viele Menschen, dass Frauen hier dazu gezwungen werden. Das stimmt überhaupt nicht. Manche Frauen von hier entscheiden sich sogar, keine Abaya zu tragen. Sie verschleiern keine Haare und gar nichts. Und da gibt es kein Problem oder irgendetwas. Das war mir vorher schon klar, dass halt viele Leute das vielleicht nicht ganz verstehen und dass bestimmte verschrobene politische Ansichten und so vielleicht auch daher kommen, dass man halt keinen Vergleich hat und nicht rausgekommen ist. Und okay, die Leute urteilen über bestimmte Sachen und haben aber im Grunde gar keine Ahnung. Ja, die lesen ihre Bildzeitung und nehmen das halt als gegeben hin. Yeah, it's true. Ja, das stimmt. In Europe, I'm noticing, in Europa fällt mir immer wieder auf, dass viele Menschen nichts von dem verstehen, was eigentlich los ist. Und sie verstehen nichts und können nicht einmal differenzieren zwischen den Kulturen. They can't even tell the difference between the cultures. So wie ich Sichtweisen, Fachvokabular und Alter kennenlerne, so lerne ich auch, dass Flugbegleiter nie in der gleichen Konstellation fliegen. Routine gilt als Fehlerquelle, als Risiko. Sie lernen sich vor jedem Flug neu kennen. Große Airlines beschäftigen viele tausende Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Der Pool an Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Muster fliegen, ist groß. Yeah, it's true. You fly with different people all the time. Man fliegt immer wieder mit anderen Leuten und man weiß nie, mit wem man als nächstes fliegt. Man trifft sich dann erst zum Briefing. You just meet them in the briefing. Your oxygen mask is in the compartment over your head. Interessanterweise treffen sich auch viele Menschen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten genau da, weil der Job einem halt viele Möglichkeiten bietet und halt damit natürlich Menschen anzieht, die jetzt vielleicht gesellschaftlich gesehen einen ganz anderen Weg gehen. Das ist schon auch so ein Sammelbecken natürlich für Menschen, die halt komplett anders denken und anders funktionieren, weil man muss ja auch ein Typ sein, der das gut findet, ständig weg zu sein, der diese Kontinuität nicht braucht. Das ist zum Beispiel sowas, was ich inzwischen als völlige Selbstverständlichkeit annehme. Dass, also diese ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten, denen man da über den Weg läuft. Und das Tolle ist ja manchmal auch, dass die Uniform gibt einem ja die Möglichkeit, dieses ganze Schubladendenken, was man ja normalerweise hat, da stellst du ja erstmal ab, weil alle deine Kollegen sehen genauso aus wie du. Das heißt, du hast keine Ahnung, was hinter der Person tatsächlich steckt, weil wir sind alle in diesen gleichen Klamotten, dass du nicht weißt, wenn die Uniform ablegt, ist das jetzt irgendwie die nette Hausfrau tatsächlich oder ist das irgendwie ein Gossip-Mädel? Hatte ich auch schon, ja, die dann irgendwie Piercing wieder reinmacht und mit Strumpfhose. Es ist ja wirklich so, du kannst alles treffen. I think you make an effort. Ich glaube, man bemüht sich schon besonders, mit jedem in Kontakt zu kommen. Also man öffnet sich mehr. Für manche ist das auch schwer. Das fällt mir immer wieder auf, dass es in manchen Crews immer wieder jemanden gibt, der außen vor ist. Der spricht dann nicht viel mit den anderen oder über Persönliches und schottet sich ein bisschen ab. Talk about anything and they sort of disconnect from everyone. When the aircraft is experiencing turbulence, please fasten your seatbelt tightly. Für mich wäre es so ein Bürojob, wo ich wirklich jeden Tag die gleichen Menschen, 30 Jahre lang, ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor und immer die gleichen Geschichten. Eins der ganz krassen Dinger, die mich ja an der Fliegerei stören, dass ich so häufig den Eindruck habe, ich führe da Unterhaltung mit Kollegen und es ist einfach immer das Gleiche. Und ich gehe aus den Unterhaltungen raus und es hat keinerlei Mehrwert. Es ist einfach exakt das Gleiche. Und kannst du dir halt auch sparen. Von mir selbst weiß ich, je mehr ich unterwegs bin, umso mehr freue ich mich, wieder in meiner eigenen Wohnung, in meinem Nest anzukommen. Im Deutschen wird das Wort ankommen ja sowohl ganz konkret genutzt, ich komme an einem Ort an, aber auch im eher spirituellen Sinne. Ich habe Sehnsucht danach, endlich anzukommen. Was bedeutet es, anzukommen? Ich frage mich, ob das Springen zwischen den Kulturen, zwischen den Zeitzonen, das ständige Einstellen auf neue Kolleginnen und Kollegen, aber auch die zunehmende Angst, etwas zu verpassen, macht all das es nicht unglaublich schwer, anzukommen? Es gibt einige Studien, die besagen, dass du 5 Tage brauchst, bis dein Geist die gleiche Strecke zurückgelegt hat an den neuen Ort wie dein Körper. Ich hatte das nach einer Kurzstreckentour, wo ich 5 Nächte hintereinander in Barcelona übernachtet habe, war da im Hotelzimmer, bin nachts aufgestanden und wollte auf Toilette gehen. Und auf einmal rannte ich halt nur volle Kanne gegen eine Wand. Mein allererster Gedanke war, wie haben die das hingekriegt, ohne dass ich aufwache, hier in der Nacht einfach eine Wand hochzuziehen. Ja, Lichtschalter habe ich dann irgendwann irgendwie gefunden und bemerkte auf einmal, ach so, das ist mein Schlafzimmer zu Hause. Die Tour ist vorbei. Es gibt natürlich Sachen, die nimmst du mit nach Hause, ne? Wenn jetzt irgendwie besonders schwer das Medical gewesen ist oder irgendein Flug, der dich jetzt, wo irgendwas passiert, wo du sagst, Mensch, das wühlt mich jetzt total auf, dann kann es natürlich sein, dass du erstmal noch ein paar Tage brauchst. Aber eigentlich ist es wirklich so, du sagst Tschüss, du gehst nach Hause, ziehst die Uniform aus und dann ist rum. It's like, you know, kids that live in foster homes. And when they change a lot of foster homes, they take something from each home. Kinder, die in Pflegefamilien aufwachsen und die oft die Familien oder Heime wechseln, die nehmen auch etwas von jedem Ort mit. Das kann man ganz gut mit Flugbegleiterinnen vergleichen, finde ich. Also die, die tatsächlich unter Menschen kommen oder die, die Freunde aus vielen verschiedenen Kulturen haben. Ich glaube, die sind wie eine Mischung aus allem am Ende. Insofern könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt in den Jemen ziehen müsste, weil, sagen wir mal, jemand aus dem Westen sagen würde, deine Denkweise ist total traditionell arabisch. Das stimmt nicht. Wenn ich jetzt in den Jemen ziehen müsste, ich würde komplett durchdrehen, glaube ich. Aber auch wenn ich wieder in den Westen ziehen müsste, nach Europa, hätte ich Schwierigkeiten, mich da zurechtzufinden. Heimat hat für mich was mit einem Wertesystem zu tun. Deutschland würde ich, glaube ich, irgendwo schon als meine Heimat bezeichnen, weil das leitende Wertesystem mit der Priorisierung von Werten mit mir d'accord geht. I felt like the thing that is common in Europe, I didn't feel like that was me. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass das, was normal ist in Europa, das bin ich nicht. Das hier bin ich. Das ist der Lifestyle, den ich haben will und deshalb bin ich hierher gekommen. Ich kann mich in der Heimat unwohl fühlen. Das steht für mich nicht konträr. Dann fühle ich mich aber trotzdem nach meinem Heimatbegriff damit verbunden. Zu Hause fühlen und ein Zuhause haben ist halt dann wieder für mich der Unterschied. Wenn ich mich nicht zu Hause fühle, dann fühle ich mich da nicht im Wohl. Yeah, it's true. When you go somewhere and even Even if it's a very different culture, because, like, for example, for in Malaysia. Wenn du in eine fremde Kultur kommst, zum Beispiel nach Malaysia, und da Menschen triffst, die die gleiche Religion haben wie du, dann fühlt sich das schon ein bisschen zu Hause an, weil man fühlt sich verbunden. Also auch wenn es eine andere Kultur ist, hat man doch etwas gemeinsam. Man geht in die Moschee und da sind Menschen aus einem ganz anderen Land und aus einer ganz anderen Kultur, aber sie haben die gleiche Religion wie du. Also fühlt man sich schon ein bisschen heimisch. Die Idee, wie es jetzt dazu kam, dass ich tatsächlich jetzt so speziell wohne, ich habe mir erstmal einen Bus gekauft, damit ich quasi für Standby und frühe Flüge und alles halt irgendwie was habe, wo ich in Frankfurt übernachten kann, so ganz pragmatisch. Und das hat sich jetzt so ergeben, dass ich den Bus im Sommer tatsächlich an einem Grundstück, an so einem Badesee, an einem privaten stehen habe und da den ganzen Sommer überwohne. Sehr idyllisch, sehr friedlich. Kein Vergleich zum bunten Berlin, wo Felix wohnt. Anna hingegen lebt in einer von der Airline gestellten Unterkunft. Der Flughafen ist in Sichtweite, der Gebäudekomplex erinnert an Serviced Apartments. Es gibt Annehmlichkeiten wie Pool und Fitness, Sicherheitsdienst an der Rezeption, die Anonymität eines Hotels. Ausschließlich für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Es ist nicht so, dass wir gezwungen würden, hier zu wohnen oder so etwas. Manche denken, wir müssten hier wohnen, aber das muss ich nicht. Besonders wenn man verheiratet ist, kann man auch außerhalb leben mit dem Ehemann oder der Ehefrau. Sie können dir nicht vorschreiben, wo du wohnst. Egal, was mein Leben macht, mein Haus kommt einfach mit. Ich habe nicht diesen hohen Kostenfaktor, ich muss nicht diese horrende Miete ständig bezahlen. Das ist halt ein Stück Freiheit. They're picking us up from the accommodation. Es gibt einen Shuttle von hier direkt zum Flughafen. Das heißt, wenn du nicht in der Unterkunft der Airline wohnst, dann musst du deine Anreise selbst organisieren. Das ist der Grund, warum sie uns eine Unterkunft bereitstellen. Es geht ja auch um die Gesetze, weißt du? Je weiter man vom Flughafen entfernt lebt, umso früher muss man aufstehen. Heißt, wenn du direkt am Flughafen lebst, musst du nicht ganz so früh aufstehen und bist nicht zu müde. Insofern ist es hier besser. Ich mache morgens in meinem Bus erstmal hinten die Heckklappe auf und gucke dann auf den See raus. Ich finde das halt toll. Gibt mir halt mehr wie jetzt so eine Mietwohnung oder ein Haus, wo ich dann auch wieder in irgendeiner Siedlung bin und direkt den Nachbarn links und rechts und all diese Freiheit. Als Hanna und ich uns nach einem unserer Gespräche am Bahnhof verabschieden, sagt sie noch etwas, das mir länger im Kopf bleiben wird. Wahrscheinlich hat man deshalb so eine große Sehnsucht danach anzukommen, weil man so viel unterwegs ist. Ich glaube, du musst dich halt irgendwann entscheiden, zu welchem Weg du halt auch gehst. Weil ich jetzt zum Beispiel, ich will auch keine Kinder. War halt schon immer klar, bin ich nicht, ist nicht mein Lebenskonzept. Denke jetzt, so wie ich mich da entschieden habe, wäre das wahrscheinlich auch nicht wirklich umsetzbar. Dann würde man irgendwann an seine Grenzen auch stoßen. I didn't live with my husband before. Bevor wir geheiratet haben, habe ich ja nicht mit meinem Mann zusammengelebt. Und jetzt bin ich bei ihm eingezogen. Also teilweise eingezogen, nachdem wir geheiratet haben. Das ist also auch ein Zuhause geworden. Wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin und ich zu ihm sage, lass uns nach Hause gehen, dann meine ich immer sein Haus. His place. So that's home. So... I don't know where is home. Ich habe keine Ahnung, wo meine Heimat ist. Home is where your heart is, sagt man, oder? Also wo auch immer mein Herz ist. Und mal sehen, wo ich als nächstes hinziehe. Und dann kann ich entscheiden, wenn das mein neues Zuhause ist, dann ist das auch meine neue Heimat. Auch das beschreibt ja im Endeffekt beides. Auf der einen Seite, where your heart is, wo ich mich wohlfühle. Aber auch genauso, where your heart is, wo du dein Wertesystem wiederfindest. Und manchmal sage ich, ich gehe nach Hause und meine, ich gehe nach Europa. Also ich glaube, entweder habe ich gar keine Heimat oder viele Heimaten. Ja, das verstehe ich. Das kenne ich. Also genau diesen Punkt habe ich auch schon oft gehabt und mich dann gefragt, wie kann man es denn definieren oder festmachen? Weil für die meisten ist es ja wirklich so ein, ich bin da geboren, ich bin da aufgewachsen und ich kenne das und meine Familie ist immer noch da. Das ist so Heimat. Wo auch immer das dann ist. Du kannst ja auch ganz woanders sein und trotzdem weißt du, da ist deine Heimat. Und wenn du das halt schon von Anfang an so nicht gekriegt hast, dann weiß ich nicht, wie man sich das holen könnte. oder ob man das überhaupt nachträglich holen kann. Sometimes I feel a bit lost when it comes to that. I feel like I don't have a home. Manchmal fühle ich mich ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, keine Heimat zu haben, weil wenn ich in Europa bin, habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr meine Heimat. Ich liebe es. Ich liebe es, dort zu sein und auch nur, wenn ich irgendwo etwas von meinem Land sehe, ein Bild oder eine Werbung oder so etwas, denke ich immer, wow. Wow, and I'm excited and I'm proud of it. Ich freue mich und ich bin auch stolz auf mein Land. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, es sei ein schönes Land, dann denke ich, ja genau, natürlich, das ist ja auch mein Heimatland. But on the other hand, like when I'm there, I don't really feel like this is home. Wenn ich da bin, habe ich dann aber nicht mehr das Gefühl, dass das meine Heimat wäre. Ich fühle mich eher wie eine Touristin. Ich habe keine Verbindung mehr zu den Menschen. Nicht mehr. Und auf der anderen Seite fühle ich mich hier auch nicht wirklich zu Hause. Auch weil ich weiß, dass ich hier wieder wegziehen werde, weil hier bleibt man nicht für immer. Niemand bleibt hier. Spätestens, wenn man in Rente geht, geht man wieder nach Hause. Zurück in sein Heimatland. Oder man zieht wieder woanders hin und macht das zu seiner neuen Heimat. Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter führen ein Leben im Transit, sind mal hier, mal da. Sie sind Sinnbild für die Schnelllebigkeit der Gegenwart, für die Angst vor Stillstand. Wie gesagt, ich bin selbst viel unterwegs und kann kaum die Füße stillhalten. Doch gleichzeitig sehe ich diese Hochgeschwindigkeit sehr kritisch. Wonach suchen wir? Welchen Mehrwert ziehen wir daraus? Was bleibt von den Reisen? Es gibt so einen Brauch sozusagen, dass du von Natur nach Hause kommst und sobald du auf der Basis wieder als Crew dann praktisch in den Feierabend gehst, gibt es halt so ein bisschen Handshaking, dass du dich halt von jedem verabschiedest, mit dem du jetzt die Tour gemacht hast. Und es dauert aber keine Minute danach, dass ich auf einmal im Kopf so umschalte, dass ich von allem, was jetzt gerade die Tage davor war, eigentlich nur Gefühle mehr mitnehme. Ich kann dann nur sagen, es war warm oder es war gut oder tolle Leute oder irgendwas kommt dann im Kopf. Aber der Ort ist ganz häufig in weiter Ferne auf einmal. I miss the feeling of being there, the home. Like I like how it feels when I'm there. Ich vermisse es, da zu sein, like when I'm sitting zu Hause zu sein. Das Gefühl, einfach da That's zu sein. Thing I miss. The things I miss. Ich liebe es, mit meiner Mutter auf ihrer Couch zu sitzen oder einfach mit ihr zu quatschen und bei meinem Vater zu sein und mit ihm zu reden. Oder von meinem Vater diesen einen Tee mit Milch und Gewürzen zu bekommen. Das ist es, was ich vermisse. Oder meine Mutter, wie sie etwas Leckeres kocht. Es sind solche Sachen, die ich wirklich vermisse. Sehr spezielle Dinge, die ich normalerweise dort habe oder mache. Specific things, like that I do or that I'm used to doing there. Du hast bei einem anderen hast du mal gefragt, was bleibt. Und das fand ich echt eine interessante Frage, weil ich, glaube ich, nicht wirklich darauf antworten konnte. Und ich immer wieder drüber nachdenken muss, diese Frage, was bleibt. Ich weiß nicht, bleiben Freundschaften, bleiben Lieblingsdestinationen, also so quasi, wo geht's hin? Und ich glaube, am Ende ist es wirklich, dass die Erinnerung bleibt von all dem. Also wenn es dann irgendwann auch mal so weit ist und man die Weiten grüßt, dann hat man halt einen Haufen Erinnerungen, die man mitnimmt und die man vielleicht auch geteilt hat. Erfahrungen, Ideen. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren und verabschieden uns recht herzlich von Ihnen. Sie hörten das Feature Ankommen, um nicht zu bleiben von Matthias Jochmann. Es sprachen Jaron Löwenberg und Franziska Wulff. Für den Ton waren Martin Selig und Nina Kluge an Bord, sowie Oliver Martin für die Regieassistenz. Regie führte Matthias Jochmann, die Redaktion hatte Mareike Mage, die Produktion lag beim Rundfunk Berlin-Brandenburg im Jahr 2018. Einen besonderen Dank möchten wir Herrn Jörg Waber von der Lufthansa ausrichten, Und nun wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Abend und freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen, machen Sie's gut und bye bye.